Es gab Proben zu einer Aufführung von Mauser in Magdeburg 1972. Und ich glaube, nach ungefähr 2 Wochen kam ein reitender Bote vom Ministerium für Kultur. Und ich weiß nicht, was die gesagt haben. Jedenfalls war es offensichtlich konterrevolutionär oder irgendwas. Interessant daran ist eigentlich nur, dass es das einzige Stück ist von den vielen Stücken, die nicht gespielt werden durften in der DDR, zu dem es wirklich ein schriftliches Verbot gab. Und da stand, dass die Verbreitung und Publikation dieses Textes auf dem Territorium der DDR verboten ist. Sonst ist das nie so formuliert worden. Das war sicher ein Grund für mich, das jetzt machen zu wollen. In diesem Sinn war auch der dilettantische Staatsstreich in der Sowjetunion ein Glücksfall. Das gibt auch wieder einen etwas interessierteren oder schärferen Blick auf die Problematik von Mauser zum Beispiel, vielleicht auch die doch etwas fragwürdigen Prozesse gegen DDR-Soldaten, die an der Mauer geschossen, an der Grenze geschossen haben. Auch das hat etwas zu tun mit dem Text von Mauser. Und ich glaube, Theater kann überhaupt nur lebendig sein, wenn es immer wieder einen Einbruch der Zeit in das Spiel gibt. Nichts ist so vergangen wie die jüngste Vergangenheit und niemand will so etwas wissen oder hören. In 3, 4 Jahren wird das wieder ganz anders sein. Es wird jetzt sicher ein bisschen schwierig mit Publikum für eine Weile hier. Und natürlich ist das auch ein gewisses Handicap, dass man jetzt solche Texte inszeniert, eigentlich für ein fremdes Publikum, wo man nicht weiß, wie die darauf reagieren, ob sie das nur als Exotikum nehmen. So die Hottentotten arbeiten ihre Probleme auf und wir sehen uns das distanziert an. Ich glaube, es gab hier doch eine andere Grundbefindlichkeit. Man war deutlich und man hat sich deutlich erfahren als Objekt von Geschichte und von Politik, aber auch von Geschichte, die nicht auf den Zeitraum von ein paar Monaten beschränkt ist, nicht auf Aktualität. Die DDR war eine sowjetische Grenzfestung und es gab hier ein anderes Gefühl für Geschichte, ob negativ oder positiv oder reflektiert oder nicht. Man war in der Geschichte. Jetzt ist man in der Marktwirtschaft, wo Geschichte, Politik nur noch unsichtbar verläuft als Kapitalbewegung und die sieht man nicht. Ich weiß nicht, was das jetzt bedeutet und was da verloren geht oder was gewonnen wird. Das muss man abwarten. Sicher gibt es Gewinne und Verluste und für die meisten erstmal mehr Gewinne vielleicht. Würde mich sehr interessieren, wie das in 3 Jahren aussieht, auch im Theater und mit dem Publikum. Auf jeden Fall ist Geschichte nicht zu Ende.